is true. Moonlight, unsagbar schön. Alle sind verliebt, nur ich muss traurig sein. Sag mir warum. Moonlight, die Nacht ist lang. Moonlight, so endlos lang. Denn ich bin allein mit meiner Einsamkeit. Sag mir warum. Die anderen dürfen träumen vom Glück im Mondenschein. Wer weiß, wann es für mich so etwas gibt. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweien. Warum bin ich allein? Moonlight, unsagbar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein. Dann frag ich nicht mehr warum. Die anderen wissen alle, wie schön es ist zu zweien. Warum bin ich allein? Oh, Moonlight, die Nacht ist schön. Moonlight, unsagbar schön. Lass mich glücklich sein in deinem Zauberschein. Dann frag ich nicht mehr warum.